1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Und schon sind wir wieder da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema. Das Thema heißt schwarze Magie. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die durch übersinnliche Kräfte Böses erlebt oder Böses getan haben. Und ich frage euch, habt ihr Erfahrungen mit Voodoo-Zauber oder mit schwarzen Hexen oder mit Satanismus und Teufelskult? Wenn ihr über solche Dinge gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Ich bin sehr gespannt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Schwarze Magie, habt ihr Erfahrungen mit Hexen, mit Zauberei, mit böser Zauberei, mit Voodoo-Geschichten, dass jemand einen Fluch auf jemand anderen legt oder auch mit Satanismus? 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich habe es gestern ja schon gesagt, ich habe hier in dieser Sendung schon einige Male mit Hexen gesprochen, aber nicht mit einer Hexe, die sagt, ich bin eine schwarze Hexe. Also ich verehre das Böse. Das würde mich sehr interessieren, wenn sich jemand melden würde. So, die erste Anruferin, ob sie eine schwarze Hexe ist, weiß ich noch nicht, ist jedenfalls 25 Jahre alt und heißt Sarah. Guten Morgen, Sarah. Ja, guten Morgen, Domian. Du bist keine schwarze Hexe. Nein, leider nicht. Na, leider ist gut. Gott sei Dank. Sagen wir Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ja, du hast dich auch zu unserem magisch-spirituellen Thema gemeldet, übersinnlichen genau. Thema gemeldet. Genau. Und zwar, ich sag's mal frei raus, ich kann quasi tote Menschen sehen und auch mit denen sprechen. Aha. Immer. Ja, leider. Leider. Also wenn du im Bus fährst, siehst du auch Tote. Ja. Immer? Nicht jetzt quasi die ganze Zeit über, sondern mal nachts, mal tagsüber, es ist halt unterschiedlich. Achso, also nicht immer, während du irgendwo unter Menschen bist oder draußen bist oder so, sondern die tauchen mal auf und mal sind sie wieder weg. Ja, also es kann in der Stadt passieren, es kann zu Hause passieren oder egal wo ich bin. Beschreib uns die Toten. Ja, die sehen quasi genauso aus, wie als wenn sie lebendig sind. Was haben die an? Ganz normale Kleidung. Welche Art von Kleidung? Aus unserer Zeit oder aus alten Zeiten? Die haben quasi die Kleidung an, die sie halt zuletzt getragen haben. Dann müssen ja viele im Schlafanzug, die im Schlafanzug gestorben sind zum Beispiel. Ja, also meine Oma, ich sag mal, die ist mir mal begegnet, die kam mir in ihrem alten Kittel quasi, hat sie vor mir gestanden. Ach, deine Oma ist dir begegnet? Ja, genau. Und wo ist sie dir begegnet? Zu Hause. Bei dir zu Hause? Genau. In welchem Zimmer? Im Schlafzimmer. In welcher Situation? Ich habe Fernsehen geguckt, es war ungefähr gegen 10:30. Mhm. Und auf einmal habe ich hinter mir irgendwie jemanden gemerkt und dann stand da auf einmal meine Oma hinter mir. Und da hast du gesagt, hallo Oma? Nein. Nee, ich habe erstmal blöd geguckt, weil damit rechnet ja niemand. Und Hat sie dich angeschaut? Ja. Haben tote Augen? Ja. Hat sie sich in irgendeiner Weise geäußert? Ja, sie hat mich halt getröstet gehabt, weil einen Tag vorher ist mein Opa verstorben. Und den Tod habe ich nicht so ganz verkraftet von ihm. Und sie kam halt zu mir und hat mir halt gesagt, ich brauche mir keine Sorgen machen. Ihm geht's gut. Aha, das heißt, so wie du das erlebst, können die Toten auch zu dir sprechen? Ja. Kannst du auch kommunizieren? Kannst du auch sie fragen und sie antworten dir? Mhm, genau. Was hast du weiter mit der Oma gesprochen? Ich habe nicht lange mit ihr gesprochen. Ich habe halt über meinen Opa halt gesprochen gehabt, der halt verstorben ist. Und ich habe dann halt nur noch kurz über meinen Vater halt gesprochen gehabt. Der lebt zwar noch, aber um den habe ich mir zu der Zeit auch Sorgen gemacht gehabt. Und da hat sie mich dann auch beruhigt, sie passt auf ihn auf. Wie oft hast du denn schon mit Toten gesprochen? Oh Gott, das zähle ich gar nicht mit. Was fragt man denn, abgesehen jetzt von der Oma, sonst Tote? Ich sag mal so, wenn jetzt fremde Tote in Anführungszeichen mit mir sprechen, wollen die meistens nur, dass ich quasi eine Nachricht überbringe an Familiengehörige oder an Freunde. Tust du das? Am Anfang habe ich es nicht gemacht, weil man geht schon gerne dann zu einer Familie und sagt, ach, Entschuldigung, ich soll euch was sagen von eurem Toten, wie auch immer. Ja. Wird ja kein normaler Mensch machen, weil man denkt dann, die ist bekloppt, die ist eine Klapse. Hast du es denn noch gemacht schon? Ja. Mittlerweile mache ich es, weil ich sag mal so, ich kann es ja auch jetzt nicht, ich sag mal... Also du klingelst dann bei wildfremden Leuten und sagst, ich habe gerade mit ihrem Mann gesprochen, der vor 2 Wochen gestorben ist. Nee, also klingeln würde ich jetzt nicht sagen. Also ich bin dann meistens so, ich gucke dann halt, wo die Leute halt wohnen, recherchiere dann halt erst und versuche die dann halt zu einer gelegenen Zeit quasi auf der Straße halt zu treffen. Wie sind die Reaktionen der Leute? Oh, unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Die Bandbreite der Reaktionen geht von bis? Ich sag mal von Pöbelei bis Heulerei. Also du hast alles dabei. Also Pöbelei heißt, wie haben die Leute da gesprochen? Da werde ich dann beschimpft. Als Spinnerin und so weiter, wie ich dann sowas sagen kann und ja. Ich überlege gerade, wie ich reagieren würde, wenn du mir auf der Straße begegnen würdest, also eine wildfremde Frau, und würde sagen so und so, ich möchte Ihnen diese Nachricht von dem und dem übermitteln. Würde ich, glaube ich, auch sehr auf Distanz gehen. Würde ich vielleicht sogar mich in meiner Trauer gestört fühlen. Ja, sicherlich, das ist normal. Würde ich genauso denken oder Wagen machen. Dennoch tust du's. Ja, weil ich denke mir mal, die kommen ja nicht ohne Grund zu mir. Die Toten? Ja. Also für mich hat immer alles irgendwie einen Grund. In der Regel gibt es etwas Ähnliches, was du immer ausrichten sollst, oder sind es immer ganz, ganz unterschiedliche Nachrichten? Ach, das ist unterschiedlich. Was war denn das Ungewöhnlichste, was du bisher benachrichtigen solltest? Das Ungewöhnlichste? Also ich sag mal, es gab wirklich etwas Lustiges, das kann ich dir vielleicht erzählen. Da kam das war ein älterer Mann gewesen, der ist mit 63 verstorben, weiß ich. Der hieß Manfred. Und der kam zu mir und hat mir wirklich gesagt, ich soll doch seiner Frau ausrichten. Sie hat den falschen Grabstein benutzt. Er möchte doch gerne einen vergoldeten haben. Also das war schon... Und das hast du tatsächlich der Frau gesagt? Nein, das habe ich der Frau nicht gesagt. Also nee, also solche Nachrichten übermittle ich da nicht. Klingt ja fast ein bisschen albern. Ja, eben. Nein, ich meine, dass man sich im Totenreich mit einem vergoldeten Grabstein beschäftigt. Ja. Was soll man dazu sagen? Nun könnte man ja sagen, das passiert alles in deinem Kopf. Das hat mit Totenreich und so nichts zu tun. Das gibt es viele, die das behaupten. Deswegen ist es auch schwer, mit jemandem irgendwie darüber zu reden, weil es wenige Menschen gibt, die überhaupt an sowas glauben. Du bist 25 Jahre alt. Wie lange hast du das oder kannst du das schon? Meinst du das? Seit 2003. Warum gerade 2003? Das fing vorher an, da habe ich quasi irgendwie, ich bin so ein sensibler Typ und auch sehr, sehr selbstkritisch und habe halt gemerkt, dass halt irgendetwas in meiner Gegenwart ist. Ich habe gemerkt, ich bin irgendwie nicht alleine, irgendwas ist da gewesen, was mich auch gestört hat. Und habe das dann 2003 dann halt zum ersten Mal dann halt erlebt mit den Toten halt. Kann man sich das so vorstellen, dass du die ganz real siehst oder sehen die irgendwie nebulös aus? Nein, als ob die real vor mir stehen. Hast du nicht totale Angst gehabt die ersten Male? Das erste Mal, das war ja eine witzige Situation gewesen. Da war ich mit einer Freundin auf der Straße gewesen. Ja. Sie sollte abgeholt werden von ihrer Mutter und wir haben uns so ein bisschen lustig gemacht, wie das ist über die Leute, die da so rumlaufen. Und dann habe ich dann halt gesagt, guck mal, der Typ da mit der Bierflasche da vorne. Und dann guckte sie mich an und fragte mich, welcher Typ mit der Bierflasche. Und das war halt der erste Geist, der dann halt da saß. Den hat kein Mensch gesehen, nur ich. Das wäre meine Frage gewesen. Woher weißt du, dass das Tote sind? Ja, weil die kein anderer Mensch sehen kann. Das ist es ja. Aber wenn du alleine bist, weißt du ja nicht, ob andere die nicht auch sehen können. Nein, aber ich sag mal, wenn ich jetzt alleine bin und ich bin jetzt zu Hause und... Okay, zu Hause schon, aber in der Bahn kannst du das dann, wenn du sagst, die sehen genauso aus wie reale Menschen, kannst du es so gar nicht unterscheiden. Doch, die kannst du unterscheiden, und zwar an der Farbe des Gesichts, die sind, oder auch an den Händen, die sind sehr, sehr weiß. Sehr weiß, also als ob die wirklich eine Farbe irgendwie im Gesicht hätten. Unser Thema heißt ja schwarze Magie, also da geht es ja um das Böse. Hast du ein etwas Böses in dieser, durch diese Gabe, wenn sie denn eine Gabe ist, schon erlebt? Ja. Nämlich? Es gibt bei uns in der Nähe, das ist in Budberg, da gibt es mittlerweile, weiß ich auch wieder, wie das heißt, Schloss Wolfskohlen nennt sich das. Das ist mittlerweile eine alte Ruine. Dort wurden früher angeblich Kinder umgebracht von Nonnen. Und da wollte meine Cousine unbedingt hinfahren mit mir. Und uns hat dann ein Freund dann halt dorthin gefahren. Und ja, die beiden blieben dann draußen stehen. Ich bin dann alleine rein mit Kamera und allem Pipapo. Und bin in den Keller gegangen. Und dort wurde ich dann wirklich massiv am Arm auf einmal angefasst, wurde an den Beinen und weggezogen, dass ich auf dem Rücken lag. Mir wurde die Kamera aus der Hand geschlagen. Von einem anderen Touristen oder von einem Geist? Das war kein Geist, das war, man sagt, glaube ich, auch in der Fachsprache auch Dämon. Ein Dämon? Wie gruselig. Man hat halt diese, wie nennen sich jetzt diese Kameras, diese, Was ist ein Dämon? Wie soll man das beschreiben? Ein böser Geist? Nein, ein böser Geist ist etwas anderes wie ein Dämon. Etwas Teuflisches? Da müsstest du dich vielleicht mit einem Dämonologen unterhalten. Gibt es sowas? Ja, sowas gibt es. Dämonologen. Okay, dann bist du da angegriffen worden von einem Dämon. Genau. Und dann? Was hast du dann gemacht? Ich habe halt auch gezittert und ich hatte halt auch Angst gehabt und hörte dann auch eine Stimme, die dann halt nur sagte, go now. Also er hat Englisch gesprochen? Genau, er hat Englisch gesprochen. Er hat gesagt, geh jetzt. Ja. Und ich bin halt nicht gegangen. Ich wollte halt wissen, was das war, was genau los war. Hatte halt dann diese Kamera halt mit, diese, jetzt komme ich nicht drauf, wo man halt Farben halt erkennen kann. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Wärmekamera? Genau, eine Wärmebildkamera, die man hat. Und man sagt, wenn man auf eine Wärmebildkamera quasi die Gestalt eines Menschen in blauer Farbe sieht, ist es ein Geist. Wenn es eine rote Farbe ist, ist es mehr ein Dämon. Und da hat man halt auch richtig drauf gesehen, halt dieses Rote. Und du bist dann irgendwann doch gegangen? Ja, weil irgendwann hat man wirklich so den, ich sag mal, das Herz in der Hose, dass man einfach da rausrennt. Wenn du so oft mit Toten in Kontakt bist oder in Kontakt kommen kannst, hast du dich mit denen über das Jenseits schon unterhalten? Da gibt es ja viele Fragen, die uns alle interessieren. Ja, aber selbst ich kriege darauf keine Antworten. Also ich hatte mal meine Oma darüber gesprochen, weil ich habe auch höllische Panik vor dem Tod und habe sie auch wirklich gefragt, wie das ist, wenn man stirbt und wo, was passiert dann genau, wo komme ich hin und warum bist du jetzt überhaupt hier? Ich denke, du bist im Himmel. Ja. Die Fragen stellt man sich ja dann auch und dann kriegte ich halt nur als Antwort, das wirst du dann merken, wenn es soweit ist. Also die Toten schweigen. Genau. Die Toten haben ein Redeverbot, was die existenziellen Fragen anbelangt. Genau. Das heißt, du kannst uns auch keine Auskunft darüber geben, ob die Toten sagen, ja, es gibt Satan. Darüber kriege ich leider keine Auskunft. Ja. Das wüsste ich auch ja gerne. Ich habe ja einige Male hier schon mit Menschen gesprochen, die auch so etwas Ähnliches vorgaben zu sehen oder zu können wie du. Und dann habe ich die gefragt, ob die bei mir im Studio Tote sehen. Siehst du mich im Fernsehen? Ja. Siehst du irgendwas? Ich sehe nur dich. Du siehst nur mich? Ja. Das ist auch so richtig so. Das ist schon richtig, das ist kein anderer Sinn. Siehst du denn, der ist im Ernst, wenn du andere Fernsehsendungen siehst, also nehmen wir mal an, du guckst Wetten, dass, sitzt da auch schon mal ein Toter auf der Couch von Gottschalk? Nein, ich habe das Einzige, was ich mal erlebt habe, war bei einer Sendung im Publikum. Und zwar stand jemand auf der Treppe. Das habe ich mal gemerkt oder gesehen. Ich fände das ja so spannend, wenn du jetzt gesagt hättest, hier steht jemand hinter mir. Nee, leider nicht. Also, damit kann ich dir nicht dienen. Naja, ich bin ja froh, dass ich hier schön alleine bin und mit euch und mit der Kamera und mit dem Mikrofon. Ja, also kurios, ne? Auf jeden Fall. Generell macht dir das keine Angst, diese Gabe? Nein, also die Gabe an sich macht mir keine Angst. Das Einzige, wovor man wirklich Angst hat, ist halt mit jemandem darüber halt zu reden. Weil die dich alle für bekloppt halten. Genau, man wird dann quasi eingesperrt. Man denkt dann, man kriegt dann Antitabletten und was weiß ich nicht. Und nur gibt es ja viele Leute, die damit eine ganze Menge Geld machen. Du könntest ja Sprechstunden anbieten und dich dann mit den Toten der Leute unterhalten, die zu dir kommen. Ich mach mit sowas kein Geld. Das ist für mich ganz korrupt irgendwie. Ja, das macht dich ja schon glaubwürdig. Finde ich ja eine gute Einstellung. Ja, ich finde das nicht so gut, wenn man hört so viel an und die nehmen da Geld und da Geld, das ist nicht mein, nee, das mache ich nicht. Wer glaubt dir? Meine beste Freundin. Nur die? Ja. Sonst in der Verwandtschaft keiner? Nein. Die sagen über dich, dass du? Ich bin bekloppt, verrückt, total bescheuert, ich habe schon alles gehört. Was machst du so im Leben, beruflich? Beruflich bin ich selbstständig. Was machst du? Ich bin in der Kleinkunst tätig. In der Kleinkunst? Aha, eine Schauspielerin? Nee, mehr Komödiantin. Ach, das ist ja interessant. Kennt man dich? So im Fernsehen? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber du hast uns hier jetzt nichts vorgespielt? Nein. Ja, Sarah, lassen wir es mal so stehen. Es ist deine Welt und dein Empfinden und dann, und für dich ist es, du hast dich ja arrangiert damit, offensichtlich. Mhm. Und dann ist es ja auch gut so. Danke dir. Ja, man sollte sich damit auseinandersetzen, mit Sachen, die einem passieren. Ja, ja. Danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Alles klar, danke dir. Tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt Schwarze Magie. Ich möchte gerne mit euch über das Böse reden, über übersinnliche Erlebnisse, die vielleicht dann im Bösen endeten. Also Stichwort Voodoo, Teufelskulte, vielleicht auch Gläserrücken, die eine ganz üble Entwicklung genommen haben, Spuk, der alles andere als für euch irgendwie ein wohlwollendes Signal vielleicht aus dem Jenseits ist, sondern ein böses und schlimmes Signal, das euch Angst macht. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, meldet euch 0800 220 5050. Hier ist Ahmed. Ahmed ist 20. Hallo Ahmed. Hi, Domian. Hallo. So, ja. Auch zu unserem Thema. Auf jeden Fall. Ich habe mich die ganze Woche schon auf das Thema gefreut. Was hast du dazu beizutragen? Ich habe einiges zu sagen. Also ich bin ja 20. Wir haben damals, als ich in die erste Klasse kam, sind wir in ein Haus gezogen. Ja. Ich habe einen Bruder mit meinen Eltern zusammen und wir sind da mit Miete, also das war ein Miethaus. Die Vermieterin ist ausgezogen mit ihrem Sohn, weil der Vater der Familie verstorben war. Mhm. Und wir sind da eingezogen. Ich habe das Zimmer vom Sohn bekommen, war ein relativ schönes, großes Haus. Und ich hatte immer Angstzustände. Ich habe Schatten gesehen. Mhm. Ich war damals 6. Also wir haben 4 Jahre gelebt, vom 6. bis zum 10. Lebensjahr. Mhm. Und ich hatte halt viele verschiedene Sachen erlebt. Ich hatte im Arbeitszimmer oben, habe ich einen Atem gehört, immer wenn ich alleine da war. Mhm. Also rechts und links von mir, so ob jemand hinter mir steht. Ich habe Schatten gesehen nachts, ich bin morgens auf dem Weg zur Schule, ich war zwar klein, aber ich habe mir immer schon Gedanken gemacht, wie ich abends einschlafen soll. Okay, sagen wir mal so, das sind so Kindergeschichten, hatte ich früher auch, dem messe ich nicht so große Bedeutung bei. Okay, das sind Kindergeschichten. Dann sind wir ausgezogen, weil die Vermieterin da wieder einziehen wollte. Mhm. Und da hatte ich die Sache auch relativ vergessen. Mhm. Man wird älter mit 10, 11, 12, ich bin aufs Gymnasium nachher gegangen. Und dann hatte ich, weil ich Handball gespielt habe, habe ich durch Freunde beim Handball erfahren, dass die Vermieterin mit dem Sohn in der Klapsmühle ist. Mhm. Da habe ich gefragt, warum, was hat sie so? Ja, die haben Gläserrücken gemacht und die sind so kaputt gegangen daran. Mhm. Die sind nach Hause gekommen, da sind die Schränke umgefallen, Fernseher ist auch einmal explodiert und weiß ich nicht, was da für Sachen passiert sind. So hat man es erzählt. Und, wie? So hat man es erzählt. Ja, aber so hat man es erzählt. Dann bin ich völlig mit einem Licht aufgegangen zu meiner Mutter. Mhm. Habe ich gesagt, und die meinte zu mir, Ahmed, damals ist wirklich, das war uns auch komisch. Wir wollten dir das nicht sagen, weil du klein warst. Da bei denen ist mitten in der Nacht öfters Licht angegangen im Schlafzimmer. Mhm. Im Keller hat meine Mutter auch Geräusche gehört, so Schnarchen oder irgendwelche Schlafgeräusche von irgendwelchen Leuten. Meine Mutter hatte auch ein unwohles Gefühl und die war auch froh, dass wir da ausgezogen sind. War denn dieser Grusel, der dieses Haus verbreitet hat, auch bei deiner Mutter der Grund, weswegen sie ausgezogen ist wieder? Nee, wir sind ausgezogen, weil die Vermieterin wieder einziehen wollte. Ach so, war das. Das war der Hauptgrund. Das war wirklich der Hauptgrund. Genau, das war der eigentliche Hauptgrund. Die will da wieder einziehen. Wir haben dann Kündigungsfristen, wie halten wir das nochmal ab? Mhm. Und ich habe mich mit dem Thema auch beschäftigt, deswegen rufe ich auch an, um gewisse Leute, die Probleme damit so haben, wirklich zu helfen. Ich habe dann auch mit 16, 17, 18 viele Bücher gelesen über dieses Thema und auch meine Vorrednerin, wenn sie sich ein bisschen informieren möchte, sie kann auch ruhig meine Nummer haben, dass sie mich mal anruft. Hast du denn, abgesehen jetzt von dieser Geschichte deinem Haus, selbst später auch nochmal irgendwas dergleichen erlebt? Ich später nicht, aber das Lustige war, mein Vater ist Syrer, meine Mama ist Deutsche. Ich habe nicht verstanden, was? Mein Vater ist Syrer aus dem arabischen Raum. Ja. Meine Mama ist Deutsche und ich bin mit 13, 14 das erste Mal nach unten geflogen. Mhm. dann habe ich mich auch mit Leuten unterhalten, die auch so eine Erfahrung hatten und die hatten genau dieselben Merkmale. Auch dieses Atmen, auch diese Schatten, auch dieses Licht und mit Sachen, mit Licht und Geräusche, Schnarchen, Klopfen. Also wenn man sich mehr damit beschäftigt, man sieht bei vielen Leuten die gleichen Symptome. Okay, wie erklärst du dir das? Was ist das? Also ich sag mal so, abgesehen, wir gehen mal von den Vorurteilen weg und dem ganzen Scheiß, was in den Medien passiert. Also da ich Moslem, also der Islam beschäftigt mich mit dem Thema sehr intensiv. Es gibt sehr viele gute sachliche Bücher über dieses Thema, über Geisterverschwörung, über Traumdeutung. Okay, wie erklärt der Islam, wenn nach deiner Kenntnis das denn? Es gibt neben den Menschen auch Dschinns, das sind Geisterwesen. Die wurden genauso erschaffen wie die Menschen, die leben in ihrer eigenen Welt. Der Unterschied zwischen den Dschinns und den Menschen ist, es gibt zwei. Die Dschinns sehen uns, aber wir sehen die nicht im Normalfall. Und sind Dschinn böse Wesen? Es gibt bei den Dschinns genauso Wesen wie bei uns Menschen. Es gibt bei den Dschinns Christen, es gibt bei den Dschinns Juden, es gibt bei den Dschinns Moslems und Leute, die an gar nichts glauben. Ah, das steht so im Koran? Das ist Koran und in den Sprüchen von Mohammed kann man das ganz klar nachlesen. Warum hat dann Gott diese Dschinns, diese Geister überhaupt erschaffen? Ja, weil das ist ganz, kann ich dir ganz sagen, dass wenn man die Schöpfungsgeschichte im Koran sich ansieht, war Iblis, also der Teufel, war der Chef dieser Dschinns. Weil Iblis wurde ja aus Feuer gemacht in der Schöpfungsgeschichte. Ist auch in der Bibel so. Ja. Okay, das wird vielleicht ein bisschen weit, warum, was, wie geschaffen wurde. Auf jeden Fall, offensichtlich gibt es das im Koran. Und du glaubst, dass diese Geistwesen verantwortlich sind für solche Spukgeschichten? Die haben gewisse Fähigkeiten, die wir Menschen nicht haben. Aber was ich nur sagen soll, dass die Menschen, also auch Leute, die sich von so paar Sachen fernhalten sollen, wie Gläserrücken, weil wenn man einmal Probleme mit den Viechern hat, dann ist das schwierig, die wegzubekommen. Es gibt, wie wenn auch in der Kirche, es gibt da Geisterbeschwörung, dann kommen Pfarrer und halten die Hand auf den Kopf und so weiter und so fort. Das ist auch gut. Und aber wie gesagt, man soll die Finger davon halten und auch zu der Vorrednerin, die vor mir war, das sind keine Toten, die da sieht. Sondern? Also, das sind diese Dschinns, die können sich, also die sehen halt wie Menschen aus, die können sich so wie Menschen körperlich darstellen. Aber wir befinden uns natürlich jetzt komplett im Bereich der Fantasie und der Mutmaßung. Natürlich. Also du sagst, das ist so, der andere sagt, das ist so, der dritte sagt, das ist völliger Unsinn alles. Ja, klar. Also mir ist halt auch, jeder soll glauben, was er will. Aber es gibt auch viele Interviews von Nicht-Muslimen jetzt. Also wirklich von Christlichen, von Adventisten, die selber Erfahrung mit diesen Geisterwesen haben. Und diese Geisterwesen haben andere Fähigkeiten als die Menschen. Die können mehrere Sachen gleichzeitig hören. Also darum diese ganze Wahrsagerei, die basiert auf diese Geisterbeschwörung. Es gibt Menschen, die können mit diesen Geistern reden. Ja. Und die Geistern können halt gewisse Informationen aus der Vergangenheit wiedergeben, die wir Menschen können. Und darum kann eine Wahrsagerin dir sagen, deine Mutter hatte so und so Augen und deine Mutter sah so und so aus. Ja, weil der Dschinn das erzählt. Wie? Genau, weil der ist so viel. Genau. Und ich denke, boah, der Mensch weiß das krass. Ja. Ahmed, ich bedanke mich für deinen Anruf. Die Leitung wird immer schlechter und es wird immer anstrengender, dich zu verstehen. Okay. Danke dir für deine Informationen und da haben wir was dazugelernt. Also ich wusste das nicht mit den... Wenn du Fragen hast, ich bin wirklich für alle Leute da. Also wenn ich sehr gerne. Gutes Angebot. Ich danke dir für was. Auch ein großes Lob. Deine Sendung ist klasse. Du. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss, Ahmed. Tschüss. Genau. Übrigens, wenn ihr, ich sag's mal einfach so zwischendurch, wenn ihr Festnetzanschlüsse habt, bitte meldet euch über Festnetz. Das ist in der Regel immer eine bessere Leitung und man kann sich entspannter unterhalten und die Zuhörer haben dann auch was davon, als diese bisweilen schrecklichen Mobilleitungen, die so wackelig sind. Hier ist Björn. Björn ist 23. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. So, du mit klingst, der Festnetzleitung. Du klingst schon ein bisschen besser, wollte ich gerade schon sagen. Ja. So, Björn, schwarze Magie. Ja, also... Fange ich mal einfach direkt von vorne an ein. Ja. Ja, und zwar ist es so, dass ich vor 6 Monaten bei meiner Oma im Schwarzwald war, zu Besuch mit meinen Eltern. Und da habe ich halt Leute kennengelernt, etwas dubiose Leute, mit denen ich Gläserrücken auch gemacht habe. Und da habe ich dann leider den Fehler gemacht, mal nach meinem Todesdatum zu fragen. Stopp, lass mich vorab fragen, wieso machst du gleich mit dubiosen Leuten, die du nicht kennst, so eine Zeremonie? Ja, ich habe... Vorher, wenn ich ehrlich bin, nicht dran geglaubt eigentlich, ne? Was waren das denn für Leute? Ja, Ja, das waren halt, ja, was waren das für Leute? Ganz normale Leute. Das waren zwei Jungs, ein Mädchen. Ach so, in deinem Alter ungefähr? Ja, auch in meinem Alter, also ein bisschen älter, 2 Jahre oder was, ne? Ja, und mit denen habe ich das dann halt veranstaltet, ne? Also ich kannte die auch noch nicht. Ich war, wie gesagt, im Schwarzwald im Urlaub, da war nicht viel los, ne? Ja. Die habe ich dann kennengelernt und dann machen wir mal Gläser rücken. Ne? In dem Moment nicht daran geglaubt und dann halt mitgemacht. Ne? Wie viele Leute wart ihr? Ja, wir waren 4 Leute, also 2 Jungs noch und ein Mädchen, außer mir. So, Gläserrücken. Klassiker mit Finger auf ein Glas. Richtig, ganz genau. Und dann halt die Buchstaben im Kreis das kann eigentlich keiner manipuliert haben. Wie gesagt, ich bin auch nicht jemand, der jetzt an sowas normalerweise glaubt. Was kam jetzt? Da habe ich nach meinem Todesdatum gefragt. Ja. Kam auch 28.01.2011 raus und jetzt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also 28. Ich glaube, aber Moment. Wie gesagt, ne? 28.11.2011. Ja, 28.01. Erster. Genau. Ist ja nicht mehr lange hin. Richtig. Muss man noch einiges erledigen. Ja, du lachst, Herr Domian, du bist gut. Ja, sicher, wenn man es dann so hört, ist das schon ein bisschen gruselig. Warum fragt ihr denn nach so komischen Sachen? Ja, wie gesagt, ne, also dumm, ich weiß es nicht. Was wurde denn noch gefragt? Ja, wir haben Sachen gefragt, zum Beispiel das Mädchen, das war die Jenny, die hat halt nach dem Namen ihrer Schwester gefragt, so um erstmal halt zu gucken, keine Ahnung, ob irgendwas kommt, und das kam auch sogar, ne? Obwohl die Schwester nicht tot ist. Also eigentlich, ich weiß es nicht, also es kann aber keiner manipuliert haben, weil dafür ist das Glas natürlich zu flüssig gelaufen halt, ne? Mit einem Finger kann man das ja nicht, weiß ich nicht, vor allem die anderen Leute haben ja auch den Finger drauf, ne? Das wäre schon komisch, wenn die dann alle gleichzeitig in dieselben Richtung wandern würden, Wie weit ging das Glas denn so hin und her? Wie viel Zentimeter? Also das stand schon ein ganz Stück auseinander. Ne? Wir hatten haben das auf so einer Art Campingtisch gemacht. Kennst du bestimmt, die Runden war fest, 1,20 Meter Durchmesser. Und dann mehrere 10 Zentimeter. Ne? Also bestimmt 10 Zentimeter mal hin und her. Und dann kommt drauf an, wo der Buchstabe, zu welchem Buchstaben das halt ging. Ne? Also rundherum waren dann so Buchstaben gelegt? Oder? Bitte? Rundherum waren Buchstaben? Ja, aber nicht gelegt, sondern aufgemalt. Halt, damit das Glas flüssig leuchtet halt, ne? Also Buchstaben und Zahlen. Richtig, sonst könnte ja kein Datum rauskommen. Und dann hast du irgendwann gefragt, wann sterbe ich? Ja. Also ich bin sehr skeptisch, was dieses Gläserrücken angeht. Ich auch, Domian. Soll ich dir sagen, warum? Nein, lass mich. Deswegen, wenn ich mit Freunden drüber rede, also habe ich nicht. Lass es mich doch mal erklären. Wenn die sagen mir, hast du einen Vogel oder was, ne? Ja. Du bist ja doof. Oder, ne? Lass es mich mal erklären, warum ich skeptisch bin. Ja. Weißt du, warum ich skeptisch bin? Wegen des Fingers. Bitte was? Wegen des Fingers bin ich skeptisch. Ja, inwiefern? Weil ich wäre von Socken, wenn du mir erzählt hättest, das Glas hat sich bewegt und ihr hättet alle eure Hände auf dem Schoß gehabt. Ja, war nicht so, ne? Dann würde ich dich anlügen, ne? Ja, genau. Dadurch, dass alle ihren Finger auf dem Glas hatten, gibt es hochwissenschaftliche Untersuchungen drüber, werden unterbewusste Kräfte transportiert von jeder Person, die man selbst gar nicht bewusst wahrnimmt, und dadurch entstehen diese Bewegungen. Ja. Und aber, ich sage dir, das ist eine reine... Um mal kurz deine These, sag ich mal, zu analysieren. Also, aber die Leute, die haben ja nicht unterbewusst die ganze Zeit die Intuition zu demselben Buchstaben beziehungsweise zu derselben Zahl, ne? Es kann ein Zufall sein, wo gerade die meisten Kräfte wirken, und dann zieht das Glas eben darüber. Ich sag dir, mach dir da keine Sorgen. Das ist ein reines zufälliges Ding. Ja, aber da können doch nicht, wir sitzen ja nicht alle in einer Richtung oder was, ne? Also das wäre ja schon sehr dubios, doch, wenn alle zuerst auf die 2, auf die 8, auf die 0, auf die 1, auf doch, die 2, auf doch, die 0, doch. Auf die 1, auf die 1 und dann JN, ne? Doch. Also es gibt da wirklich sehr, sehr, sehr intensive Untersuchungen, die genau dieses belegen, dass das unterbewusste Kräfte sind, die in den Arm reingehen und die sich deines Bewusstseins völlig entziehen. Und wie das zustande kommt, warum das nur zu 2 geht oder zu 1, das kann ich dir nicht genau erklären. Aber wir haben ja auch vorher, also die Jenny, das Mädchen hat ja gesagt, die hat ja auch vorher nach dem Namen der Schwester gefragt. Und ich kannte den Namen zum Beispiel gar nicht von der Sarah. Ja, aber sie wusste den Namen. Bitte? Aber ja, sie wusste den Namen. Ja, also gegen die... Ja. Ja, ging die Hauptkraft, okay, ging die Hauptkraft in dem Moment von ihr aus. Für sich hinziehen, doch, mit dem Finger unterbewusst. Doch, das geht. Doch, das glaube ich. Also, aber wir haben das doch nur am Rand berührt, dann kann man doch nicht ziehen, dann müsste die ja Saugnapf haben. Ja, das sind, ja, ja, ich habe mir auch schon Gedanken gemacht. Es ist kein wirkliches Ziehen, es ist eine Kraftübertragung, die ich dir jetzt auch so physikalisch gerade nicht erklären kann, aber glaubst mir, dass Ich würde mir an deiner Stelle keine großen Sorgen machen. Vergiss den ganzen Spuk einfach. Und mach am 28.01. irgendwas Cooles. Ja, Zugfahren. Was? Nein, mal Spaß. Ja. Also, ja. Und wenn du da doch ein bisschen unsicher bist in dieser Thematik, lass die Finger davon. Ne? Allwissend sind wir ja alle nicht. Was? Ich sag, allwissend sind wir ja alle nicht. Ne? Nee, aber ich sag, also, wenn du da ein bisschen unsicher bist mit diesem Kram, dann lass einfach die Finger davon, dann macht dir das auch keine Angst. Zu spät, Domian. Ja, nur. Ja, oder nicht? Ja, natürlich. Aber, also ich kann dir nur sagen, ich würde es nicht ernst nehmen versuche es einfach wegzuwischen aus deinem Bewusstsein. Und dann Fernsehmensch, was aber charmantes Grinsen. So, oder wir telefonieren nächstes Jahr am 29. Mal miteinander. Alles klar. Und bis dann. Bis dann. Mein Lieber, tschüss. Ciao. Hier ist Nedo. Nedo ist 26. Guten Morgen, Nedo. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Nedo. Ja, hallo Jürgen. Also bei mir geht es darum, ich wurde praktisch Zeuge, wie im Jahr 2003 mein bester Kumpel damals von einem Fluch, von einem Liebeszauber belegt wurde. Von einem Fluch? Ja. Einem Liebeszauber? Genau. Einem bösen Fluch? Naja, Liebeszauber... Liebeszauber klingt so positiv. War es aber nicht. Also, ich fange mal vorne an. Erklär mal. Ja, also mein Kumpel, der ist schwul. Mhm. Erstmal dazu. So, und das war wie gesagt 2003, wir waren da gerade alle 19. Ja. Also, irgendwann mal, also wir haben sehr viel miteinander immer unternommen, ab einer gewissen Zeit dann gar nicht mehr, weil er immer mit einer speziellen Frau unterwegs war. Mhm. Wollte ich mal wissen, wer das ist, und hat er mir so vorgestellt. Das war damals eine 66-jährige Frau. Eine 66-jährige Frau? Genau. Ihr wart 19 Jahre alt? Genau, ja. Und die war auch nicht sonderlich schön, sage ich jetzt mal so. Das hatte aber damit nichts zu tun. Mhm. Zumal sprach sie auch sehr schlecht Deutsch. Mhm. Sie kam aus Kroatien. Mhm. Und es war eine ganz merkwürdige Sache, denn er war wie ein Verliebter. Also, war er denn auch verliebt oder war er wie ein Verliebter? Er war auch verliebt, er war auch verliebt. Er hat die Frau stets verteidigt, ist mit ihr tatsächlich in die Diskos gegangen. Ja. Also in jeder Disco, da war sie dabei. Aber er war schwul. Ja, das ist ja das Merkwürdige daran. Ja. Und er war richtig verliebt. Das hat man natürlich nie mitbekommen, wie die sich küssen oder sowas. Aber er war stets mit ihr, hat bei ihr geschlafen, bei ihr gegessen. Habt ihr es mitbekommen, dass sie sich küssen oder nicht? Nein, das habe ich nie gesehen. Das hast du nie gesehen? So Backenküsse, ja klar. Ja, aber sie waren viel zusammen. Genau, jeden Tag, jeden Tag. Tag und Nacht sozusagen. Mhm. Also er hat auch bei ihr übernachtet, anstatt zu Hause. Und ist direkt von der Arbeit zu ihr. Mhm. Und von ihr zur Arbeit. Also das, und in die Diskurs. Ja, und das ist halt merkwürdig. Aber ich habe mir dann nichts dabei gedacht. Ich habe gedacht, der spinnt einfach. Ausschlaggebender Punkt, als ich dachte, da ist irgendwas im Spiel, war zur Karnevalszeit. Da sollten wir uns bei ihr treffen. Mhm. Er war aber noch bei der Arbeit. Deshalb bin ich und eine Freundin sind schon so, was war das, so eine Stunde vorher zu ihr. Weil sie war ja, wie gesagt, immer dann dabei. Auch wenn wir jeden Abend wechseln. So. Die sollte eben auch mit auf Karneval. War da bei ihr und sie hat kroatischen Kaffee, also so türkischen Kaffee, diesen kleinen Mokka, aufgetischt. Und ich wollte Zucker haben. Dann bringt ihr doch Zucker her. Und in dieser, das war so eine Zuckerschale mit feinem Zucker. Da waren so ganz kleine schwarze Härchen drin und ja, so schwarze Stückchen. Und ich habe es da meiner Freundin gezeigt und habe gemeint, oh Gott, guck mal, wie ekelhaft. Ich dachte halt, das ist irgendein Dreck. Katzenhaare. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Es war halt schmutzig, auf jeden Fall. Dann habe ich doch keinen Zucker rein und die hat es mitbekommen. Ja. Und, musst du Zucker reinmachen. Sag ich, oh nee, ich will nicht schwarz trinken. Ja. Und die hat sich da so richtig reingesteigert dann und wollte mir unbedingt den Zucker halt geben. Mhm. Ich so, nee, ich möchte nicht, weil ich habe mich extrem angeekelt. Ja. Dann nimmt die doch tatsächlich einen Löffel mit Zucker und will mir da einen Kaffee tun. Dann habe ich die Tasse weggenommen, die verschütteten Zucker und hat halt geflucht und gemotzt. So, egal, ich dachte halt, die spinnt ein bisschen. Ein paar Minuten später, eine halbe Stunde später, stellt sie uns Fanta hin, in Gläsern. Und ich wollte gerade trinken, meine Freundin hat schon getrunken. Dann sehe ich doch noch kurz vorm Nippen, dass auf dem Glas so eine Art, ich sage es mal, wie Margarine dran befestigt war. Und schon wieder diese schwarzen Härchen. Also und sie wollte euch offensichtlich irgendwas ins Getränk mischen. Also das war offensichtlich. Das ist nur noch kein Fluch. Das ist noch sehr profan. Das ist noch kein Fluch. Ja. Ich natürlich nicht getrunken, sagte meine Freundin, trinkt nicht. Die hat sich geekelt. Ja. So, dann kam mein Kumpel. dann räumt die doch tatsächlich die Flaschen, aus denen sie uns auch eingeschenkt hatten, die Gläser weg und holt ganz umständlich aus dem Schrank eine komplett neue Flasche. Da dachte ich, wieso kriegt denn der jetzt eine neue? Es war mir ein bisschen merkwürdig. So, daraufhin, ein paar Tage später, also ich habe mir da immer Gedanken gemacht, weil ich das nicht ganz koscher fand, habe ich einen, ich nenne ihn jetzt mal Magier, kennengelernt. Das war ein älterer Mann. Durch Zufall? Durch Zufall, das war der reinste Zufall. Ja. Habe ich den kennengelernt, auch aus Kroatien. Ja. Und da hat man, ja, wenn ich mal will, kann ich Kantkarten bei ihm legen lassen. Ich so, naja, hat man schon einen Quatsch gehört, aber egal, bin ich hin. Habe ich mir die Karten legen lassen, habe dem gar nichts über mich erzählt. Also der wusste nichts. Der wollte nur mein Geburtsdatum wissen. Der wollte auch kein Geld haben. Das war auch... Was kam denn jetzt dabei raus? Also dabei rauskam, es hat alles auf mich zugetroffen, wo ich sehr überrascht war. Daraufhin wollte ich doch, dass er für meinen Kumpel die Karten legt. Hat er dann auch gemacht und wusste über den nur, dass es mein Freund ist. Jetzt sind wir sehr gespannt. Ja. Jetzt geht also der Kumpel, der ein dubioses Verhältnis mit einer 66-jährigen Frau hat, obwohl er 19 ist, zu einem Kartenleger. Nee, er nicht, ich. Ich dachte, er wäre auch hingegangen. Nein, er war noch nicht da. Ach so, ich dachte, ich war, ich ja, ja, das, so weit waren wir schon, dass du da warst. Ich dachte, er ging jetzt auch hin. Nee, nee, da war er noch nicht da. Ich habe erstmal über ihn was wissen wollen. Hab dem nur das Datum genannt, Geburtsdatum von ihm. Ja. Der hat dem dann praktisch in die Karten geguckt, ohne seine Anwesenheit. Ja. Und da kam eben raus, dass er gerade eine Liebesbeziehung hat mit einer über 60-jährigen Dame, die über schwarze Magie an ihn gebunden ist. Ach. Und da lief mir halt am kalten Rücken runter. Weißt du was, ich glaube, dass dieser sogenannte Magier, der kannte die 66-jährige Frau ganz einfach. Kannte denn? Der kannte die überhaupt nicht. Bist du sicher? Ja, bin ich mir 100% sicher. Warum bist du sicher? Weil der aus einer anderen Stadt auch kam. Naja, und wenn auch Kroate war? Ja, aber da gibt es ja zig Kroaten. Es gibt einige, in der Tat, ja. Nee, ja, auf jeden Fall. Das ist ja schon gruselig, ne? Wenn der dann da was sagt, ohne dass er angeblich die Verhältnisse kennt. Und dann? Ja, so. Darauf hat er gemeint, bring den zu mir, dann kann ich dir doch retten, weil das ist wirklich nicht gut. Ich habe den hingebracht, natürlich unter anderem Vorwand, sonst wäre er gar nicht mitgekommen, weil ich habe den ja oft versucht, die auszureden, die Frau. Und da hat er sich immer reingesteigert und der wurde richtig aggressiv, wenn ich die schlecht gemacht habe. So, war nicht so spannend. Mit. Die sind dann hingegangen, ja? Nur er er und ich. Ja, genau. Die gar nicht. Wurde ihm die Karten gelegt, dann hat der Magier, wie gesagt, ihm genau dasselbe gesagt. Er wollte es nicht glauben. So, und jetzt wird's spannend. Der hat gemeint, er beweist es ihm, dass die ihm Sachen ins Essen gemischt hat, ins Trinken und überall Sachen versteckt hat. Der ist aufgestanden, der Magier. Wir saßen beide am Tisch, so circa 1,5 Meter von uns weg. Hat er so komische Handbewegungen gemacht und kam dem näher, dann ist er wieder weg. Und ich fand's, ich habe so ein unterdrücktes Lachen gehabt, also ich fand's sehr amüsant ein bisschen. Doch dann war's gruselig. Der hat auf einmal seine Arme ausgestreckt und mein Kumpel, der ist sehr schlank, extrem schlank. In seinem Bauch hat sich aufgebläht. Richtig, richtig dick aufgebläht. Also wie wenn ein Fußball drin stecken würde im Körper. Du lachst jetzt, aber ich habe da nicht mehr gelacht. Ja, das glaube ich. Ja, und der hat seine Hände nach oben bewegt und der Körper hat sich weiter nach oben hin aufgebläht, bis der Hals dick war, der keine Luft mehr bekam, geröchelt hat. Und ich habe den Mund nur offen gehabt. Ich hätte es nicht glauben können. Und dann? Der hat die Hände dann nach unten gemacht und das hat sich einfach eingezogen. Und das war's? Das war mal erstmal ruhig. Dann hat er gemeint, so, das ist der Beweis. Dann hat er ihn gebeten, er kann mir helfen. Er soll ihm die Umrisse seiner Wohnung einzeichnen, wo die Couch steht, wo ein Schrank steht. Und dann ist er mit dem Pendel drüber und hat dann ein paar Sachen markiert mit dem Stift. Ich meine, hier und hier, da sind Sachen von der Frau versteckt, die einen Einfluss auf dich haben. Wir sind dann noch in dieser Nacht, weil es ging alles extrem lang, so um circa 12:30 zu dem in die Wohnung und haben tatsächlich die Sachen gefunden. Was waren das für Sachen? Das war unter anderem in der Küche, weiß ich noch, ein Kaffeefilter, also so Kaffeefilterpackung. Ja. Dann waren es Stoffstücke, die irgendwo verstaut waren. Dann war es eine Perle. Und jetzt das Mysteriöse war, im Badezimmer war auch was, das konnte er aber nicht orten. Also der ist da überall alles noch mit der Hand abgegangen. Ja. Hat dann gemeint, in der Badewanne ist es drin. Ja. Wie in der Badewanne? Ja, in der Badewanne, genau hier an dieser Fliese. So, dann haben wir die Fliese aufgebrochen. Ach. Und dann haben wir tatsächlich so ein Plastiktütchen, so einen Frierbeutel gefunden, wo lauter schwarze Haare drin waren. Hör mal, das ist doch eine Geschichte aus einem Horror-Thriller. Aus einem Horror-Thriller. was für ein Märchen. Ich weiß, ich erzähle es großartig auch nicht rum, weil es glaubt einem ja kein Mensch. Ich konnte es selbst nicht glauben. Also wie sollen denn die Haare unter die Fliese gekommen sein? Naja, da war die, also das hat der Magier so erklärt, dass die dann, weil sie hat ja auch bei ihm geschlafen, dass die das in einer Nacht, wo sie ihn betäubt hat oder auch mal tagsüber da war, das schön aufgebrochen hat. Aber das sieht man doch hinterher. Wie bitte? Das sieht man doch, wenn eine Fliese rausgenommen wurde. Ja, die haben da ein paar in Reserve. Ich weiß nicht. Okay, pass auf. Jetzt ist das so aufgeflogen. Nachdem das aufgeflogen war, war der Liebeszauber weg? Nein, wir sind noch in dieser Nacht mit diesen ganzen Sachen, die wir da eingesammelt haben, in den Wald gefahren, weil er meinte, das muss alles verbrannt werden. Aha. Haben wir das alles verbrannt und jetzt war das Mysteriöse, es war ja nicht viel. Ja. Es waren Sachen, die schnell verbrennen. Ja. Das Feuer hat 1,5 Stunden gebrannt und war so circa 1-2 Meter hoch. Mann, also, was erzählst du mir? Ja, wie gesagt, es hört sich alles echt verrückt an. Und danach? Ja, er hat dann gemeint, die wird es merken, ja, dass gegen sie jetzt was gearbeitet wird und meldet sich umgehend. Und tatsächlich, während des Feuers hat die auch angerufen, wollte unbedingt, dass er zu ihr kommt, hat er aber dann nicht mehr gemacht, auf jeden Fall. Und die ganze Nacht, ich habe eine Gänsehaut gehabt. Und da war die Liebe verflogen? Die war da weg, der hat die nie wieder getroffen. Ich habe sie zwar noch ein paar Mal gesehen, zufällig allerdings. Das ist ja eine abgefahrene Geschichte, Nedo. Ja. Du hast es selbst so erlebt. Ich habe tatsächlich... Hast du früher an solche Sachen geglaubt? Ach Quatsch, überhaupt nicht. Glaubst du jetzt dran? Ja, klar. Das sind ja noch mehr Sachen dann danach vorgefallen, was gar nicht mit der Frau jetzt mehr zu tun hatten. Nein, erzähl's gar nicht. Die Geschichte ist so krass, dass man sie einfach mal so hinnehmen sollte und man glaubt es oder man glaubt es nicht. Du versprichst mir, dass du das nicht irgendwo in einem Thriller gelesen hast. Nein, ich schwöre es. Also ich habe das live. Weißt du, was ich sehr gruselig fand gerade, als du erzählt hast, dass ihr bei dem Magier gesessen habt, ja, und dann der Bauch von deinem dünnen, hageren Freund sich aufgebläht hat. Ja. Das finde ich eine sehr gruselige Situation, wenn man das sieht. War es ja auch. Also ich habe ja auch zu dem Magier ein paar Mal gesagt, ich möchte es mal abfilmen. Das wollte er aber nie haben. Ich war auch letztes Jahr in Kroatien bei ihm, weil er ist vor 5 Jahren nach Kroatien gezogen, zurück. Ich habe den besucht. Der hat die krassesten Sachen vorgeführt. Also ich war mit 3 Leuten bei ihm. Erzähl uns keine Sache mehr. Wir wollen mal diese Geschichte nachwirken lassen. Auf jeden Fall, er will es nicht filmen lassen. Das ist ja, cool. Ja, das ist ja. Cool. Also, wenn es denn stimmt, ist das wirklich ein ganz heftiges Beispiel für schwarze Magie und die Bekämpfung von schwarzer Magie. Ja, ja. Diese Frau, die hat den Jungen verblendet und war scharf auf ihn. Genau. Und selbst, obwohl er schwul war und 50 Jahre jünger war fast, hat er sich in sie, war er ihr, ja, verrückt, verrückt nach ihr. So, Nedo, das war eine tolle Geschichte. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay, alles gut. Alles gut. Dankeschön. Viel Erfolg mit der Show. Dankeschön, tschüss. Ciao. Huh, Mann. Sowas haben wir auch noch nicht gehört, was? Schwarze Magie. Wer von euch hat Erfahrungen mit schwarzer Magie, mit übersinnlichen Kräften, die vielleicht nicht nur Gutes im Sinn haben? Und wer von euch hat auch schon mal vielleicht so übersinnliche Kräfte eingesetzt für etwas, was auch nicht gerade sehr vorteilhaft für andere Menschen war? 0800 220 5050. Hier ist Freddy, 57. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen, Freddy. Du hast dich gemeldet zum Thema schwarze Magie. Ja. Warum? Ja, ich habe eine Fähigkeit, die ist eigentlich grausig und damit habe ich gelernt zu leben. Nämlich? Ich habe das erste Mal in meiner Jugend, da war ich so 13, 14 Jahre alt gewesen, eine Dame eingekauft und habe mir da ein bisschen Geld verdient. Und diese Dame gab mir dann die Hand und dann kam ein ganz schauriges Gefühl durch den Arm über meinen Rücken. Und da wusste ich, diese Dame wird sterben. Und so war das gewesen. Am nächsten Tag habe ich es erfahren. So schnell? Sie ist am nächsten Tag schon gestorben? Ja. An was? Das normale Tod, altersbedingt, ne? Mhm. Und dann ist mir das auch schon bei einem Arbeitskollegen passiert. Da wusste ich auch, dass er verstirbt. Ich konnte dem das nicht sagen. Wie oft ist es in deinem, du bist jetzt 57? Knappe 20 Mal. 20 Mal. Immer wenn du jemandem die Hand gibst? Ja, ich kann mir den aber nicht suchen. Das passiert von alleine. Du kannst dich dessen auch nicht erwehren. Nein, auf keinen Fall, nein. Du, beschreib doch mal noch genauer das Gefühl, wie das dann ist. Das Gefühl, das ist ganz, das nimmt mich ganz ein. Das geht über die Hand in meinen Körper über und dann lähmt mich das auch einen Moment. Das lenkt dich einen Moment? Ja. Ja. Wie lange hält das an, das Gefühl? Das Gefühl hält nicht sehr lange an, aber das Wissen hält an, bis es dann halt zur Wahrheit wird. Du sagst, das lenkt dich dann. Was heißt das, es lenkt dich? Das hält nicht sehr lange an, aber das, wie soll ich sagen, die Gewissheit ist dann in kürzester Zeit irgendwann da. Ich habe eine Gruppe, die Musik machte, war ich auf einem Fest und dann habe ich den Gitarristen begrüßt und da ist das auch passiert. Das ist ja ausgesprochen gruselig. Das ist, ich kann mich dem nicht widersetzen. Und ich war auch einmal bei einem Psychoanalytiker gewesen. Mhm. Und der hat halt gesagt, diese Phänomene gibt es bei den Menschen gelegentlich mal. Mhm. Und das war auch an einem anerkannten Institut. Ach so, das sagte ein klassisch wissenschaftlicher Psychoanalytiker, hat das sogar zu dir gesagt. Ja. Also ein Wissenschaftler, ein Psychologe hat das zu dir gesagt, dass es sowas gibt. Und da kann man nichts machen, das ist so. An der Universität in Frankfurt. Mhm. Und du hast dich nie geirrt? Immer wenn da, wenn du... Nein, es ist passiert, auch bei meinem Vater. Bei dem Vater auch? Ja. Beschreib die Situation mal. Ja, mein Vater lebte zum Schluss alleine und den habe ich dann täglich besucht, eingekauft, verschiedene Gänge erledigt. War er krank, der Vater? Nein, er war alt. Er war alt, hm. Ja, und dann habe ich meinen Vater verabschiedet und habe mich gesagt, ich komme morgen und dann ist das wieder passiert. Und dann war ich die ganze Nacht also schon unruhig gewesen, ich wollte auch nicht anrufen. Und am nächsten Morgen kam ich hin, da war meine Schwester schon da und war da verstorben. Welcher Mensch ist als letztes verstorben, wo du das gespürt hast? Ein Bekannter. Vor einem halben Jahr. Hm. Ich frage nochmal, jedes Mal, wenn du das empfunden und gefühlt hast, trat wirklich jedes Mal nach kurzer Zeit danach der Tod ein? Ja. Es gab keine Ausnahme, wo es dann nicht der Fall war? Ja, und ich habe das auch nicht gesagt und ich werde mich hüten, sowas zu sagen, demjenigen Menschen, bei dem ich das fühle. Ist es richtig, dass der Tod dann immer sehr schnell eintritt oder kann das auch noch länger dauern? Beim letzten habe ich es durch Zufall erfahren. Also wie viel Zeit lag dazwischen, zwischen deiner Hände? Zwei Tage. Gut, das ist ja auch wieder recht kurz. Ja. Also der Vater war der nächste Mensch dann bei dir? Das war der vorletzte, ja. Und der nächste Mensch für dich, bei dem du das gespürt hast? Ja. Hast du Angst vor dir selbst? Nein. Nein? Bist du dir selbst nicht unheimlich? Nein, ich muss damit leben. Hm. Ich versuche mich da gerade hineinzudenken. Ich hätte, glaube ich, jedes Mal Angst, wenn ich jemandem die Hand gäbe, Angst, das zu fühlen und dann wieder machtlos daneben stehen zu stehen. Das war bei mir auch mal eine Zeit lang so, aber ich kann sowieso nichts dagegen tun. Hm. Du hast ein einziges Mal Hilfe gesucht bei einem Analytiker? Ja. Und der hat dich gleich schnell entlassen, hat gesagt, da kann man nichts machen, das gibt es manchmal. Nee, wir haben da schon zweimal darüber geredet. Mhm. Hast du mit anderen mal versucht, Kontakt aufzunehmen oder zu suchen, die ähnliche Befähigungen haben? Nein. Mhm. Was für ein Weltbild verbirgt sich dahinter bei dir? Wie ordentlich? Was für ein Weltbild verbirgt sich für dich dahinter? Habe ich noch nicht versucht, darüber nachzudenken. Ich versuche das auch, wenn es wieder passiert, so schnell wie möglich irgendwie zu vergessen. Ich würde zum Beispiel, wenn ich du wäre, auch darüber nachdenken, ob ich das selbst bei mir auch irgendwann spüre, dass ich sterbe. Oh, das lassen wir besser sein. Naja, natürlich. Und es würde natürlich, die Frage würde mich umtreiben, warum? Warum ich? Warum habe ich diese das Fähigkeit? Das habe ich auch schon, ja, das habe ich auch schon nachgedacht, aber das führt zu keinem Resultat und das Grübeln, das hat keinen Sinn. Du hast völlig recht. Das macht das Ganze ja so erschreckend eigentlich, weil du weißt nicht, warum das so ist. Du weißt nicht, was das eigentlich im Grunde ist. Ja. Du bist dem komplett ausgesetzt und ja, kannst dich dem nur fügen, dass es so ist. Ja, ich habe auch keine Angst, über einen Friedhof zu gehen oder an das Grab meiner Eltern oder meines Bruders oder meines Freundes, ja. Du hast sonst mit, was wir gerade so gehört haben, dass du kannst nicht Tote wahrnehmen oder sehen oder sowas, kannst du alles nicht. Nein. Nein. Es ist nur dieses Gefühl, derjenige wird sterben. Ja. Merkst du, dass das, je älter du wirst, häufiger vorkommt oder sind die Intervalle so gleich von früher? Es gibt keinen regelmäßigen Intervall. Das ist Zufall. Mhm. Du hast mit einem Analytiker darüber gesprochen. Hast du auch schon mal mit einem Geistlichen darüber gesprochen? Ja, habe ich auch mal getan. Mit einem katholischen Geistlichen? Ja. Wie hat der das erklärt und eingeordnet? Das lohnt sich nicht, darüber zu reden. Im Moment, der hat das wohl so abgetan, als wenn das Fügung wäre und das habe ich sowieso schon so gehandhabt. Mhm. Wie empfindest oder glaubst du denn selbst? Bist du ein gläubiger Mensch? Nein. Nein. Eigentlich nicht. Ich habe auch nichts gegen die Menschen, die in die Kirche gehen und so weiter, aber ich selber bin nicht so eingestellt. Glaubst du denn, dass mit dem Tod alles vorbei ist oder glaubst du an eine Existenz, in welcher Form nein, auch immer? Nein, danach glaube ich nicht mehr dran, nein. Glaubst nicht an ein Weiterleben nicht? Nein. Du denkst, es ist vorbei? Ja. Mhm. Und da hast dann auch keine Mutmaßung, wer dir quasi oder was dir quasi die Gabe übermittelt, dass du den Tod spürst? Darüber möchte ich eigentlich nicht mehr nachdenken. Mhm. Das würde mich zu stark Verstehe. Belasten. Es ist ein einziges großes Geheimnis. Ja. Ja. Wir haben das gerade ja auch schon so ein bisschen gehört, dass es Leute, die so paranormale Fähigkeiten haben, oft belächelt werden oder für ein bisschen bekloppt erklärt werden. Ist dir das auch schon so gegangen, dass Leute um dich herum gesagt haben, naja, so ganz klar ist er nicht im Kopf? Ich habe das den Menschen nicht mitgeteilt. Ich habe das mal versucht, meiner Ehefrau zu erzählen und die ist da auch nicht so recht drauf eingegangen. Ach, also selbst deine Ehefrau weiß das nicht so richtig? Nein. Mit wem hast du denn überhaupt schon mal so darüber gesprochen? Mit einem Geistlichen, ja, gut, mit dem, gesagt, und dem Psychoanalytiker. Aber so, ich meine jetzt so im privaten Bereich? Nein, habe ich nicht darüber geredet, ach, weil da wird man auch als Spinner abgetan. Auch die Geschichten, die ich eben gehört habe in deiner Sendung, die kamen mir unglaubwürdig vor. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt der dritte Mensch, mit dem du eigentlich so ausführlicher darüber gesprochen hast. Ja. Hast du Kinder? Ja. Wie alt sind die? 30. 30? Mehrere Kinder? Ja, zwei. Und mit denen hast du auch noch nie darüber gesprochen? Um Gottes Willen, nein. Warum um Gottes Willen? Das möchte ich denen nicht zumuten. Nachher nehmen die Abstand von mir. Mhm. Das ist ja wirklich sehr erstaunlich. Also was mich sehr erstaunt ist, dass du nicht mal mit deiner Frau richtig darüber sprichst. Hast du vielleicht auch Angst, dass du ihr unheimlich wirst? Auch das, ja. Ich hatte ja an deiner Stelle auch wahnsinnige Angst, dass ich irgendwann meine Frau anfasse und auch das Gefühl habe. Und darüber möchte ich am besten gar nicht nachdenken. Verstehe, lass uns gar nicht weiter. Ganz realistisch gesehen, wenn man so auf die 60 geht und dann vielleicht noch 10, 15 Jahre hat, die Männer leben im Schnitt in der Bundesrepublik 75, 72, 75 Jahre. Mhm. Und da möchte ich am besten gar nicht drüber nachdenken. Verstehe. Also Freddy, das war sehr interessant und sehr, sehr glaubwürdig, was du mir erzählt hast. Ja, deswegen habe ich auch angerufen, weil die Geschichten, die ich vorher gehört habe, entschuldige, dass ich unterbrochen habe, diese Geschichten, die ich vorher gehört habe, die habe ich nicht so ganz glauben können. Ja, die waren mir auch etwas merkwürdig, aber das ist schon überzeugend gewesen, was du gerade erzählt hast. Ja, dann freut mich das, dass du mir das abgenommen hast. Ja, ich danke dir für dein Vertrauen, dass du dich hier geäußert hast, hier bei mir. Ja, das ist auch mir nicht leicht gefallen. Das glaube ich, ja. Und eigentlich hoffe ich, dass du das nie wieder spürst. Ich hoffe es auch. Ja. Alles dann gut. Bedanke ich mich. Alles Gute von Herzen, Freddy. Ebenso. Auf Wiederhören. Wieder. Tschüss. Hier ist Maggie. Maggie ist 58. Guten Morgen, Maggie. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Maggie. Abend. So, auch zum Thema schwarze Magie. Ja, genau. Erzähl. Ich habe, wie soll ich dir das erklären? Am besten so, wenn mir jemand etwas Böses will oder wenn mir jemand etwas ganz Schlimmes angetan hat, dann baut sich in mir ein Gefühl auf, das man eigentlich so nennen könnte, als wenn in mir ein Vulkan explodiert. Und in dem Moment bin ich zu Dingen fähig, die unter schwarze Magie fallen. Zum Beispiel? Ich kann also Menschen wünschen, was ich will. Das geht alles in Erfüllung. Ich hatte mal einen kleinen Hund. Mein Chef ist dem Hund, der konnte den Hund nicht leiden und er ist dem Hund auf den Fuß getreten. Und ich hatte mir gewünscht, dass meinem Chef was ganz Schweres, am besten habe ich noch so gedacht, eine dicke Eisenplatte auf den Fuß fällt. Und siehe da, er kam am nächsten Tag in die Arbeit und konnte nicht mehr laufen. Ihm war am Tag eben eine Eisenplatte auf diesen Fuß gefallen. Also, das bedeutet für mich, mit dir muss ich mich immer gut stellen. Nein, also... Ja, das ist ja nicht witzig. Wie oft hast du denn dieses schon angewandt, kann man ja fast sagen? Also ich kann dir sagen, ich habe das so oft angewandt, bis es auf mich selbst zurückgefallen ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn man von schwarzer Magie Ahnung hat, dass man also weiß, dass diese schwarze Magie auch irgendwann auf einen selber zurückfällt. Wie habe ich mir das genau vorzustellen? Dass mir dann auch etwas Schlimmes passiert. Ach so. Mir wird da nicht die Eisenplatte auf den Fuß fallen, aber ich könnte mir zum Beispiel ein Bein brechen oder das geht dann auch relativ schnell. Am Anfang nicht so, wenn man diese schwarze Magie praktiziert. Ich habe das sehr oft und sehr lange gemacht und immer so manchmal dann hinterher schon bei den kleinsten Kleinigkeiten, dass ich dann also den Menschen was ganz Böses gewünscht habe. Kannst du dich erinnern an das erste Mal, als das funktioniert hat? Da war ich noch ganz jung. Da war ich, ich glaube, 14. Das war überhaupt so eine ganz eigenartige Sache. Da war ich mit meiner Cousine in Düren auf der Kirmes und dann waren wir zu Hause und die hat das Bad nicht frei gemacht und dann habe ich mir so gedacht, am besten fällt sie jetzt mal kurz im Bad hin und kommt dann raus frei und dann kann ich ins Bad und so war das dann auch. Wo ist sie jetzt hingefallen? Im Bad. Im Bad. Einfach hingefallen. Und ich weiß nicht, ob der ausgerutscht ist, ob es zu nass war oder so. Jedenfalls kam sie dann raus. Also du das schaffst du nur durch deine Vorstellungen. Ja, ich kann auch Telepathie, das funktioniert wunderbar. Ich kann also wirklich... Es gibt ja so diesen Voodoo-Brauch, dass man so ein Püppchen hat und man das denkt... Das habe ich auch gemacht. Das hast du auch gemacht? Mhm. Aber das brauchst du doch eigentlich gar nicht, weil du ein paar Gedanken das ohne Püppchen kannst, oder? Es gibt Menschen... Die sind auch stark. Mhm. Die spüren das. Was hast du mit dem Püppchen gemacht? Da war jemand, der hat mir also sehr nachgestellt. So eine Art Stalker. Mhm. Und der hat mich also belästigt, hat mich ständig angerufen. Da stand hier auf der Matte, hat mich bedroht. Mhm. Er wird mich erschießen. Also das war schon heftig. Mhm. Und dann habe ich mir so ein Püppchen gebastelt. Ich hatte von ihm noch ein Foto und irgendwo... Dann hatte ich ihm ein paar Haare abgeschnitten und habe ich das Püppchen gebastelt, habe mir dicke Stopfnadel genommen und habe das immer in das Ohr von der Puppe. Naja, dann hatte er kurze Zeit später einen Tinnitus, den hat er heute noch. Wieso konntest du ihm Haare abschneiden? Warst du doch so bekannt, so nah? Ich kannte ihn. Und er hatte dann Tinnitus danach? Ja, ja. Ist es schon mal so weit gegangen, dass durch deine schwarze Magie jemand gestorben ist? Nein, das würde ich nie machen. Nein. Könntest du das? Das weiß ich nicht, das habe ich noch nie probiert, das möchte ich auch nicht ausprobieren. Wenn du sagst, das fällt auf einen dann wieder zurück, die schwarze Magie, hast du daraus gelernt, dass du es nicht mehr machst? Ja, ich mache heutzutage weiße Magie und die funktioniert so gut, dass ich also Menschen auch etwas wünschen kann. Aber was Gutes. Was Gutes und das funktioniert auch. Dieses auf dich zurückfallen, hat das bei dir eine Krankheit zum Beispiel ausgelöst? Könnte ich jetzt so nicht sagen. Aber wie hast du es denn gemerkt, dass es auf dich zurückgefallen ist? Ja, indem ich mich persönlich einfach immer schlechter gefühlt habe. So der Allgemeinzustand, der wurde immer schlechter und ich war nur noch müde und depressiv und fertig. Die Sendung ist gleich vorbei. Ich danke dir für deinen Anruf, wünsche alles Gute. In der Technik heute Nacht, Malte E-Mails. Bis morgen. Tschüss.